Aufgabe 5 und 6. Frau Ofterbrink, da sind Sie ja. Willkommen in meiner Abteilung. Lassen Sie uns über Ihren Einsatz hier sprechen. Ich freue mich darauf, jetzt auch in dieser Abteilung einmal mitzuarbeiten. Einige Stationen habe ich in meiner Ausbildungszeit ja schon absolviert. Das ist gut, denn Sie brauchen einen gewissen Überblick, wenn Sie hier mit Erfolg arbeiten wollen. Und zu den anderen Abteilungen, die Sie schon kennen, werden Sie immer wieder Kontakt aufnehmen müssen. Denn bei uns läuft vieles zusammen, was eigentlich in verschiedene Abteilungen gehört. Das verstehe ich nicht. Sie bearbeiten doch nur die Beschwerden. Nur die Beschwerden? Das höre ich nicht gern. Meine Abteilung ist von allergrößter Bedeutung, glauben Sie mir. Die Beschwerden können ja das ganze Haus, alle Angestellten, sämtliche Dienstleistungen betreffen. Und alles müssen wir bearbeiten. Wir sorgen dafür, dass die Leistungen noch besser werden. Dann sind Sie ja so etwas wie eine Kontrollabteilung, also eine zweite Direktorin. Nun, so würde ich es nicht nennen. Aber Sie treffen etwas Wesentliches. Bei uns laufen viele Fäden zusammen. Bei uns geht es um Zusammenarbeit mit allen Abteilungen. Ich gebe Ihnen einen Überblick. Entscheidend ist natürlich nachher die Praxis. Haben Sie sich eigentlich schon einmal beschwert? Doch, ja. Im letzten Urlaub habe ich mich sehr geärgert. Da wurde ich in ein anderes Hotel geschickt. Auch das Zimmer war nicht in Ordnung. Sehen Sie, das ist ein gutes Beispiel. Die Zahl der Reservierungen muss stimmen. Auch die Zimmerverteilung muss klappen. Entscheidend für eine Beschwerde ist immer, dass Erwartungen und Realität nicht übereinstimmen. Die Hotelgäste machen sich ihre Vorstellungen. Unsere Leistungen erfüllen diese Wünsche nicht. Fertig ist die Beschwerde. Aber wie kommt es denn zu solchen falschen Erwartungen? Da gibt es mehrere Gründe. Ihr Beispiel zeigt das ja. Das Reisebüro hat Ihnen ein bestimmtes Hotel zugesagt, hat Sie auch nach Ihren Wünschen betreffs Zimmer gefragt. Vor Ort sah es dann anders aus. Also zunächst einmal Prospekte und Reisebüros. Da werden oft große Versprechungen gemacht, um Kunden zu einer Reise zu überreden. Davon habe ich schon öfter mal gelesen. Wenn im Prospekt Meerseite steht, ist nicht garantiert, dass man auch das Meer sehen kann. Es könnten andere Hotels den direkten Blick versperren. Und bei attraktiven Unterhaltungsangeboten vor Ort sollte man sich darauf einstellen, dass es mit der Nachtruhe nicht sehr weit her ist. Gutes Beispiel. Weiter. Die Kunden bezahlen viel Geld. Dann erwarten sie von uns das Beste vom Besten. Wichtig ist aber am Ende das Preis-Leistungs-Verhältnis. Darauf achten wir. Wer ein größeres Zimmer, vielleicht mit Balkon, bekommen möchte, muss halt etwas mehr bezahlen. In meiner vorherigen Ausbildung habe ich auch etwas Psychologie gelernt. Das spielt wohl auch eine große Rolle? Das stimmt. Wir arbeiten hier, unsere Gäste machen hier Urlaub. Sie sind in Urlaubsstimmung, sie wollen sich erholen, sie wollen ihren Alltag vergessen. Das bedeutet für uns hohe Ansprüche, große Erwartungen. Der Urlaub ist ja auch wichtig, das wissen wir selbst. Das alles müssen wir wissen und berücksichtigen. Dann können wir auch eine Aufgabe erfüllen, die ziemlich schwierig ist. Akzeptable Beschwerden erkennen und von übertriebenen, unfairen Beschwerden trennen. Aber beide Arten müssen wir ernst nehmen und freundlich darauf reagieren. Sie werden hier lernen, wie man professionell Gespräche mit Kunden führt, die sich vielleicht beschweren oder besonders spezifische Fragen haben. Aber beschäftigen wir uns noch mit einem anderen Thema, die Bedeutung des Beschwerdemanagements. Das heißt, wie wichtig ist der richtige Umgang mit unzufriedenen Kunden? Es besteht ja die Gefahr, das ist klar, dass die Gäste nicht wiederkommen. Richtig. Das ist eine Seite. Unzufriedene Kunden werden sich beim nächsten Urlaub wahrscheinlich für ein anderes Hotel entscheiden. Damit dürfen wir uns nicht abfinden. Aber es gibt ein weiteres Risiko. Unzufriedene Kunden erzählen im Bekanntenkreis von ihren Erfahrungen, machen dabei unser Hotel schlecht, schrecken ihre Gesprächspartner ab, also potenzielle Kunden. Oder sie äußern ihre negative Meinung auf Bewertungsportalen im Internet. So verlieren wir weitere Gäste. Das ist wirklich gefährlich. Jetzt verstehe ich, wie wichtig das richtige Beschwerdemanagement ist. So viel für heute. In der Praxis werden Sie das alles noch genauer sehen und lernen, was das alles für unser Handeln bedeutet. Fangen Sie erst einmal an mit der Arbeit. Wenn dann Fragen auftauchen, kommen Sie ruhig zu mir. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Danke für das Gespräch. Es war sehr aufschlussreich. Ich werde auch auf dieser Station mein Bestes geben.